Die Nacht des magischen Meermondes. Captain Tolpatsch fuhr aus dem Schlaf. Oh! François! Der Mond! Die Sonne! Beeil dich! Aufgeregt holte er seinen Cousin aus dem Bett und stürmte mit ihm hinaus ins Freie. Der Mond geht auf und die untergeht Sonne. Ich meine, die Sonne mondet. Ich meine, der Mond sonnt sich. Ich meine, das ist der magische Meermond. Der Mond glitzerte im Wasser vor der Robbeninsel, auf der der Captain wohnte. Er sieht wunderschön aus, aber warum holst du mich aus dem Bett? Weißt du denn nicht mehr? Nur wenn der magische Meermond scheint, kann man die Meerfellfreunde sehen. Beim letzten Mal, als er aufgegangen ist, haben sich Suma und Sky in Meerfellfreunde verwandelt, um ein Meerfellhundebaby zu retten. Und als der Mond unterging, wurden sie platsch wieder normale Hunde. Oh, wie, wie, das klingt sehr gut. Weiter kam François nicht, sondern fand sich in der Tauchglocke wieder, die im Wasser schaukelte. Und dann ging es auch schon hinab in die Tiefe. Ich bin entschlossen, diese seltenen Meerwesen in meinem Sammelbuch für seltene Seewesen festzuhalten. Dann werde ich die Fotos für dich machen. François hängte seine Kamera an eines der runden Bullaugen und kam dabei an den Auslöser. Ich gebe zu, dass ich immer erst gerne ein Selfie von mir mache. Schön die Augen offen halten. Willst du? Captain Tolpatsch hielt ein Glas mit getrockneten Tintenfischen hoch. Die aß er für sein Leben gern. Also, ich konzentriere mich lieber auf das Fotografieren. Die Tintenfische rochen nämlich nicht besonders gut. François griff nach seiner Kamera, die sich aber an einem Riegel verhakt hatte. François zog und zerrte, als der Riegel sich plötzlich drehte und das Bullauge aufging. Oh, François, wir gehen unter! Mach das zu! Immer mehr Wasser strömte in die Tauchglocke. Ich versuch's ja, aber ich schaffe es nicht. Das Wasser hat so eine Kraft. Captain Tolpatsch kam seinem Cousin zu Hilfe. Zu zweit schaffen wir's! Es gelang ihnen, das Bullauge zu schließen. Auch wenn dabei das Glas mit den getrockneten Tintenfischen hinausgeschwemmt wurde. Jetzt haben wir den Salat. Sieh nur, wir stehen im Wasser. Kurzerhand drückte Captain Tolpatsch seinem Cousin einen Schrubber in die Hand. Die beiden bemerkten nicht, dass die Tintenfischstücke durchs Wasser trieben. Genau auf eine riesige, rosafarbene Seeschnecke zu. Die hatte den Leckerbissen im Nu verspeist und ließ sich satt und zufrieden auf der Tauchglocke nieder, um ein Schläfchen zu machen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich sehe nur sowas wie eine rosafarbene Gardine. François, versuch jemanden zu erreichen. Hilfe! Hilfe! Das Gewicht der riesigen Seeschnecke drückte die Tauchglocke hinunter auf den Meeresgrund. So ein Pech. Wir kriegen keinen Funkkontakt, was auch immer es ist. Es hat uns von der Außenwelt abgeschnitten. Mittlerweile war der magische Meermond aufgegangen und tauchte die Abenteuerbucht in ein geheimnisvolles Licht. Und dann, ganz plötzlich, erschienen zwei kleine Köpfe mit langen Schlappohren an der Wasseroberfläche. Die Meerfellfreunde. Ihr Gesang weckte Marshall, der in seiner Hundehütte schlief. Hä? Was ist das für Musik? Freunde? Ich sehe mal lieber nach. Ich glaube, das kommt aus der Bucht. Also flitzte Marshall hinüber zum Strand. Doch alles blieb still. Aber das kam doch von hier. Und dann sah er sie. Meerfellfreunde, habt ihr gerade so schön gesungen? Was machst du denn? Einer der Meerfellfreunde zog den kleinen Feuerwehrhund ins Wasser und rieb dann seine Nase an der von Marshall. Und dieser verwandelte sich. Seht doch mal, jetzt bin ich auch ein Meerfellfreund. Was für eine tolle Schwanzflosse. Aber die Meerfellfreunde tauchten ab. Hey, wartet auf mich! Begeistert schwamm Marshall hinter den beiden her. Das ist wie Fliegen. Bin ich wirklich? Das muss ein Traum sein. Juhu! Er folgte den Meerfellfreunden hinab in die Tiefe. Zur selben Zeit wurde auch Sky plötzlich wach. Das ist ja komisch. Hat da jemand gesungen? Marshall, hast du das auch gehört? Marshall? Aber die Hundehütte ihres Freundes war leer. Marshall! Oh oh, wo ist er? Ryder? Ha! Ryder war noch wach, als sein Pawpad sich meldete. Marshall ist verschwunden. Vielleicht sehe ich ihn irgendwo. Er lief hinüber zu dem großen Bildschirm der Einsatzzentrale, der mit dem Pawpad verbunden war. Das kann doch nicht sein. Sieht ganz so aus, als wäre er im Wasser. Marshall, Marshall, bist du da? Und wie? Hallo, Ryder. Kommst du auch in meinem Traum vor? Traum? Aber das ist kein Traum. Hey, fühlt sich an, als wär's wahr. Das heißt, dass ich wirklich ein Meerfellfreund bin. Der Bildschirm wurde schwarz. Marshall? Sky, Marshall wurde in einen Meerfellfreund verwandelt. Die Verbindung ist abgebrochen. Oh nein, aber wenn er sich wieder in einen normalen Hund verwandelt, muss er total weit schwimmen, um an Land zu kommen. Wir finden ihn, bevor das passiert. Keine Bucht zu groß, kein Hund zu weit weg. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde waren zwar noch sehr müde, machten sich aber sofort auf den Weg in die Einsatzzentrale. Was? Rubble hatte es sogar so eilig, dass er vergaß, seine Schlafmaske abzunehmen. Du läufst in die falsche Richtung. Oh, na sowas. Danke, Sky. Gemeinsam flitzten sie hinüber zur Zentrale. Hey, Marshall ist weg. Na ja, dann stolpert er wenigstens nicht auf dem Weg zum Fahrstuhl. Nein, das passierte Rubble. Er übersah einen Spielzeugknochen und kugelte den anderen hinterher. Du machst das mindestens so gut wie Marshall. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Freunde hinauf in das oberste Stockwerk. Als sie dort ankamen, trugen alle ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ich bringe euch nur ungern um euren Schönheitsschlaf. Als wenn ich überhaupt noch schöner werden könnte. Wir müssen uns beeilen. Marshall wurde in einen Meerfellfreund verwandelt. Da war er, als er so tief getaucht ist, dass unsere Verbindung abgebrochen ist. Wir müssen ihn finden, bevor die Sonne aufgeht und er sich wieder in einen Hund verwandelt. Zuma, wir beide machen uns mit deinem U-Boot auf die Suche nach ihm. Ab ins Wasser! Rocky, du kommst mit deinem Schleppboot, um Marshall sicher an Land zu bringen. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder rutschte die Stange hinunter, die bis zu seinem Quad führte. Juhu, ja! Rocky und Zuma nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven, die sie direkt zu ihren Fahrzeugen brachte. Im Nu waren sie einsatzbereit und rasten hintereinander geradewegs zum Strand. Rettungsweste aufblasen! Unter Ryders Quad erschienen Kufen. Dadurch konnte es nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fahren. Rettungsweste aufblasen! Und Rocky tat dasselbe. Im Nu wurde sein Recycling-LKW zu einem Schleppboot, während Zuma in seinem Luftkissenboot bereits auf seinen Freund wartete. Wer zuletzt bei Ryder ist, wird nass gespritzt. Genau davor habe ich Angst. Rocky war nämlich sehr wasserscheu. Es dauerte nicht lange, bis sie die Stelle erreichten, an der die Verbindung abgebrochen war. Genau hier habe ich Marshalls Signal verloren. Warum bringen die Meerfreunde ihn so weit raus? Zuma, wir brauchen jetzt dein U-Boot. Ich kann es kaum erwarten, abzutauchen. U-Boot! Zuma liebte das Wasser und lenkte sein Boot direkt neben Ryder. Der sprang hinüber und ließ sein Quad an der Wasseroberfläche zurück. Du wartest hier oben, Rocky. Ja, wird gemacht. Ihr wisst, ich mach alles. Hauptsache, ich werd nicht nass. Captain Tolpatsch und François saßen immer noch fest. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hä? Ist das Marshall? Captain Tolpatsch traute seinen Augen nicht. Das ist nicht Marshall, das ist bloß ein Fisch. Nein, Captain Tolpatsch hatte richtig gesehen. Und jetzt wurde Marshall alles klar. Das ist die Taucherglocke von Captain Tolpatsch. Darum habt ihr mich hierher gebracht. Genau so war es. Ach so, sie sitzen fest und ich soll ihnen helfen. Sofort schwammen Marshall und die beiden Meerfellfreunde unter die riesige Schnecke und versuchten, sie hochzudrücken. Aber das funktionierte nicht. Also schwamm der kleine Feuerwehrhund zum Kopf des Tieres, das gerade einatmete. Marshall geriet in den Sog, wurde wieder hinausgepustet und landete genau auf Zumas U-Boot. Nichts passiert. Du siehst echt schick aus. Danke, Zuma. Ryder, gut, dass ihr hier seid. Captain Tolpatsch und François sitzen unter einer Riesenseeschnecke fest. Hilfe! Zuma, fahr mal ein bisschen näher ran. Sie umkreisten das riesige Tier und Ryder hatte sofort einen Plan. Rocky, wir brauchen deine Seilwinde. Kommt sofort. Seilwinde. Vorsichtig ließ Rocky das Seil mit dem Haken am Ende ins Wasser. Und jetzt, Marshall, hake sie irgendwo ein. Die Frage war nur, wo? Ryder, ich finde hier nichts, wo ich sie einhaken könnte. Die Schnecke bedeckt die ganze Tauchglocke. Dann müssen wir sie aufwecken. Gut, versuchen wir es mal. Kommt, mehr Fellfreunde, Schnecken wecken. Gemeinsam schwammen sie um den Kopf der Seeschnecke herum. Immer wieder und wieder. Na, kommt! Schnecke, aufwachen! Genug geschlafen! Aufwachen! Aufstehen! Warte, mach ein Video davon! Es ist sagenhaft sensationell, was hier passiert! Also setzte François seine Kamera keinen Moment ab, während die Meerfellfreunde jetzt etwas anderes ausprobierten. Nicht einmal Rubble kann schlafen, wenn man ihn kitzelt. Endlich wachte die Schnecke auf. Ja, es hat geklappt. Den Freunden gelang es, das Tier ein Stück von der Tauchglocke wegzulocken. So, Marshall, jetzt mach schnell die Seilwinde fest. Das geht nicht, Ryder. Die Öse ist kaputt. Die Öse auf dem Dach der Tauchglocke war gebrochen. Dann müssen wir die Tauchglocke unter Wasser reparieren. Er gab einem der Meerfellfreunde ein Zeichen. Der verstand sofort und schwamm hinauf zur Wasseroberfläche, wo Rocky in seinem Schleppboot wartete. Hallihallo. Aber da hatte ihn der Meerfellfreund auch schon ins Wasser gezogen und berührte den wasserscheuen Mischling mit seiner Nase. Ja, es ist richtig schön im Wasser. So schön nass. Rocky, wir haben hier unten eine kaputte Tauchglocke. Oh ja, entschuldige, Ryder, bin schon unterwegs. Der Meerfellfreund schwamm mit Rocky hinunter zur Tauchglocke. Das kriege ich wieder hin. Kleber! Schnell schmierte der kleine Mischling den Klebstoff an eine Stelle der Öse. Greifer! Und drückte die beiden Enden dann fest zusammen. Sieh mal, Ryder, für die Meerfellfreunde ist das, was wir machen, wie Zauberei. Das müsste halten. Sie befestigten den Haken an der Öse. Rocky setzte die Seilwinde in Gang und langsam wurde die Tauchglocke zurück an die Wasseroberfläche gezogen. Danke, Ryder. Ohne deine Hilfe säßen wir immer noch fest. Tja, dann müssen Sie sich bei den Meerfellfreunden bedanken. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein bisschen Meerfellfreunde-Gesang reicht. Skye hatte am Strand auf ihre Freunde gewartet. Dürfen wir mit den Meerfellfreunden spielen? Bitte, dürfen wir? Dürfen wir? Aber natürlich, ihr habt alle so brav geholfen. Aufgeregt sprang Skye ins Wasser. Und kaum hatte einer der Meerfellfreunde ihre Nase berührt, verwandelte sie sich und tobte mit den anderen durch die Wellen, bis die Sonne aufging und der magische Meermond verschwand. Am Nachmittag desselben Tages versammelten sich die Fellfreunde mit Captain Tollpatsch und François oben in der Einsatzzentrale vor dem großen Bildschirm. Ihr seid die Ersten, die unsere Aufnahmen von den mystischen Meerfellfreunden sehen dürfen. Klasse, mach ein Video davon. Es ist Du hast doch die Schutzkappe abgenommen? Aber natürlich, François macht niemals einen Fehler. Aber der Bildschirm blieb schwarz. Oh. Niemals? Wir haben nur den Ton, wo François sich mit mir streitet. Nein, nein, Cousin. Du bist derjenige, der sich mit mir streitet. Was? Immer dasselbe. Das ist wirklich wie im Film. Gefällt mir. Vergnügt ließen sich Rubble und die anderen Fellfreunde die Leckerlis schmecken, die Ryder ihnen spendiert hatte. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.